Mein Name ist Paul Cox. Mr. Cox. Was ist denn, ja? Bleiben Sie ganz ruhig. Was ist los? Hinter dem Plüschvorhang, dort drüben, da steht jemand. Was? Ja, er beobachtet Sie. Er hat einen Revolver in der Hand. Verdammt. Bewegen Sie sich nicht. Sie sind durch eine Säule gedeckt. Aber wenn Sie... Können Sie sehen, wer es ist? Ja, es ist Goodman. Ja. Jetzt entsichert er seinen Revolver. Ruhig, ruhig, Mrs. Plumberry, ganz ruhig bleiben. Auf Goodman freue ich mich schon seit Tagen. Ich glaube, jetzt hat er etwas gemerkt. Mrs. Plumberry, tun Sie, als ob Sie mir das Revers abbürsten, ja? Und greifen Sie dabei in meine linke Brusttasche. Da ist eine Pistole. Geben Sie mir das Ding so in die Hand, dass er es nicht sieht. Sie wollen doch nicht etwa... Doch. Los, tun Sie, was ich Ihnen sage. Sir? Ja? Sie haben da einen Fleck auf dem Revers. Oh ja, sehr freundlich von Ihnen. Oh, danke. Aber Sie werden doch nicht etwa... Das ist sehr nett. Doch, ich werde. Vorsicht! Gute Nacht, Mr. Goodman. Goodman mag ein guter Schütze gewesen sein. Ich war der Bessere. In der Garderobe der Moskitobar ging daraufhin der übliche Rummel los. Die Damen kreischten, die Herren brüllten Ruhe. Fünf Leute riefen nach der Polizei und irgendjemand telefonierte endlich auch. Eine halbe Stunde später war sie zur Stelle und kurz darauf erschien auch Inspektor Carter. Zum Glück hatte Mrs. Plumberry, die Garderobenfrau, gute Augen. Ich habe es genau gesehen, Inspektor. Ganz genau. Darauf kann ich einen Eid ablegen. Dieser Goodman hat zuerst geschossen. Mr. Cox hat sich geduckt und zurückgeschossen. Aber das war Notwehr, pure Notwehr. Beim zweiten Mal hätte Goodman bestimmt getroffen. Pure Notwehr, das kann ich beschwören. Diese Aussage ersparte eine Menge unnötiger Komplikationen. So zum Beispiel die erneute Inhaftnahme des ehrenwerten Mr. Paul Cox. Überhaupt dank der vereinten Aussagen von Mrs. Plumberry und Lizzie, dem schwer gewordenen, leichten Mädchen, kam nun endlich etwas Licht in den ganzen Circulus Viciosus, der mit Laura Corells Ermordung begonnen hatte. Kokain hat sie geschoben, die kleine Laura. Kokain. All den müden Figuren, die hier herumhängen, hat sie das Zeug angedreht. Heimlich, natürlich. Und wenn ich nicht jeden Abend hier wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemerkt. Bei mir konnte sie zwar kein Geschäft machen. Ich trinke, das reicht mir. Aber dann ist es der Laura offenbar zu viel geworden. Für so etwas braucht es eben stärkere Nerven. Ja, das kann ich bestätigen. Laura wohnte bei mir zur Untermiete. Und deswegen weiß ich ein bisschen über sie Bescheid, auch wenn sie wenig erzählt hat. Ich habe auch immer beobachtet, wie Goodman sie hier in der Bar besucht hat. Und dann hat sie mir einen Briefumschlag gegeben, ein paar Tage vor ihrem Tod. Sie glaubte damit, die ganze Sache loswerden zu können. Ich habe ein bisschen gekiepitzt, müssen Sie wissen. Mr. Cox sagte, ich hätte recht gehabt. Es war ein Negativ und ein Abzug von einem Foto mit Laura und zwei Männern drauf. Der eine war Goodman, den anderen kannte ich nicht. Aber der muss der Wichtigere sein, denn unter ihnen hatte Laura ein Kreuzchen gemacht und auf die Rückseite hatte sie geschrieben, das ist der Mann. Der Briefumschlag aber war Mrs. Plumberry gestohlen worden, 4 Tage nach dem Mord. Eigentümlicherweise hatten wir von Mrs. Rutherford erfahren, dass Laura ihr ebenfalls einen Umschlag zur Aufbewahrung gegeben hatte. Auch dieser Umschlag wurde gestohlen. Und zwar von meiner bildhübschen, aber leider namenlosen Freundin, die wie ein Klabautermann auftauchte und wieder verschwand. Erst am Nachmittag hatte sie sich wieder mit mir in Verbindung gesetzt und hatte mir ausrichten lassen, dass sie mich um 9 Uhr in der Moskitobar erwarte. Das neue Zigarettenmädchen, natürlich. Ich habe mich ja mit ihr unterhalten. Zu mir kommen sie alle, die jungen Gänse. Auf Mr. Cox hat sie gewartet. Das kann man ihr ja nicht verdenken. Oh, vielen Dank, Lizzie. Aber als er kam, war sie nicht mehr hier. Nein, sie wurde vorher abgeholt. Von wem? Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen soll. Also bitte. Als ich es Mr. Cox erzählt habe, hat er sein Glas fallen lassen. Von wem? Von Mr. Malone. Meinen Sie Christopher Malone, den Hotelkönig? Wen sonst? Dem gehört ja auch der Laden hier. Sergeant Potter? Inspektor? Setzen Sie sich sofort mit Mr. Malone in Verbindung und fragen Sie ihn, wo ich ihn sprechen kann, heute Abend. Jawohl, Inspektor. Inspektor. Ja, Collins? Wir haben in der Brieftasche des Toten die Karte vom East End Hotel mit der Zimmernummer gefunden. Gut, rufen Sie dort an und fragen Sie... Nein, das heißt, es ist besser, Sie fahren selbst hin. Sofort, Inspektor. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Und nun zu Ihnen, Mr. Cox. Sehr gern. Dieser Goodman ist also der Mann, der sich seinerzeit Ihnen gegenüber als Scotland Yard Beamter ausgegeben hat. Ja. Er hat Sie damals aufgefordert, Laura Correll zu suchen. Ja. Vom Geschäftsführer dieser Bar haben Sie dann Ihre Adresse erfahren. Ja. Haben Sie Goodman diese Adresse mitgeteilt? Nein. Ich habe ihn ja bis heute nicht mehr getroffen, Inspektor. Außerdem glaube ich, dass er in Wirklichkeit sehr genau wusste, wo Laura Correll zu erreichen war. Inspektor. Sergeant Potter. Mr. Malone ist nicht zu Hause. Wann wird er zurückerwartet? Das ist es ja. Er ist verreist und niemand weiß, wohin und für wie lange. Ja, Sir, das stimmt. Mr. Goodman ist ein Stammgast von uns. Er wohnt auch jetzt wieder hier. Mhm. Ja, aber er ist nicht im Haus. Er hat vor ungefähr anderthalb Stunden einen Anruf bekommen und ist dann gleich weggegangen. Von wem ist dieser Anruf gekommen? Na, entschuldigen Sie, Sir, aber das geht doch etwas zu weit. Mr. Goodman würde mir nie verzeihen, wenn ich... Mr. Goodman ist tot. Wie kommen Sie denn dazu, so etwas zu behaupten? Wer sind Sie überhaupt? Sergeant Collins von Scotland Yard. Oh. Also... Wer hat Mr. Goodman vorhin angerufen? Der Geschäftsführer eines Nachtlokals in der Clayton Street. Er heißt Rocker und das Lokal... Ist die Mosquito Bar, ich weiß. Nun, Mr. Rocker, was haben Sie mir zu sagen? Ich bin völlig erschlagen, aber... Unter uns, Inspektor, ich würde mich nicht so sehr auf die Aussage von Mrs. Plumbury verlassen. Mr. Cox hat sie wahrscheinlich bestochen. Es ist durchaus nicht erwiesen, dass Goodman als erster geschossen hat. Danach hatte sie nicht gefragt, Mr. Rocker. Ich möchte wissen, was Sie über die Rauschgift-Affäre zu sagen haben. Nichts. Nichts, absolut nichts. Hören Sie, Mr. Rocker, wenn ich Sie bei der geringsten Unwahrheit ertappe, wird Ihr Lokal geschlossen und Sie sind verhaftet. Ja, aber ich kann Ihnen doch nicht mehr erzählen, als ich weiß. Laura Correll war als Zigarettenmädchen bei mir angestellt. Dass sie hinter meinem Rücken Rauschgift verteilt hat, ja, du lieber Himmel. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie auf der Stelle entlassen. Und Goodman? Goodman? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Inspektor. Er hat häufig dieses Lokal besucht. Vermutlich ist er der Mann, der Laura Correll mit Rauschgift versorgt hat. Ich kann doch nicht jeden meiner Gäste persönlich kennen. Wer hat Ihnen denn das neue Zigarettenmädchen empfohlen? Dazu muss ich zunächst sagen, dass ich noch gar kein neues Zigarettenmädchen habe. Heute Abend sollte sich zwar eines vorstellen, eine gewisse Miss Ullman. Ullman? Ja, aber es kam nicht dazu. Sie ging wieder fort, kaum dass sie die Bar betreten hatte. Ich habe sie nicht einmal zu Gesicht bekommen. Wer hat sie Ihnen empfohlen? Niemand. Sie hat selbst hier angerufen und gefragt, ob der Posten noch frei sei. Wir haben Grund zu der Annahme, dass dieses Mädchen mit Goodman zusammengearbeitet hat. Ach, Sie meinen, sie sollte nicht nur Lauras Nachfolge als Zigarettenmädchen antreten, sondern auch als Koksverkäuferin. Ich meine, es ist höchst seltsam, dass diese Dinge unter Ihrer Nase passieren können, Mr. Rocker, ohne dass Sie die geringste Ahnung davon haben. Bitte, wenn Sie glauben, dass ich lüge. Ich kann Sie nicht daran hindern, aber Sie werden mir nichts beweisen können. Das ist ein Irrtum. Collins! Entschuldigen Sie, Inspektor, dass ich hier so eindringe. Ja, schon gut, Collins. Was ist? Ich komme gerade aus dem East End Hotel. Goodman hat heute Abend, eine Viertelstunde bevor er hier eintraf, einen Telefonanruf bekommen. Von Ihnen, Mr. Rocker. Nun, Mr. Rocker. Gratuliere. Goodman hatte mich in der Hand. Er wusste, dass ich einmal einen illegalen Spielclub gehabt habe und hat das ausgenutzt. Das war wohl seine Spezialität. Seine Bedingungen waren ganz einfach. Ich sollte die Zigarettenmädchen anstellen und mich nicht darum kümmern, was sie unter der Hand verkaufen. Das ging eine ganze Weile gut, aber eines Tages wollte Laura aus dem Geschäft aussteigen. Sie hatte den Rauschgiftboss kennengelernt und hatte sogar ein Foto, auf dem sie, Goodman und er abgebildet waren. Wer ist es? Keine Ahnung. Goodman kannte ihn natürlich, aber er hielt dicht. Aha. Und da hattet ihr Angst, dass Laura nicht dicht halten würde? Ja. Also habt ihr beschlossen, sie umzubringen? Nein, davon war keine Rede. Der Plan war ganz anders. Goodman hat einen Einbrecher engagiert, der den Brief mit dem Foto stehlen sollte. Diesen Cox. Was? Sie können mir glauben, Inspektor. Sergeant Potter. Inspektor. Schicken Sie Mr. Cox herein, bitte. Sofort, Inspektor. Von dieser Seite habe ich die Geschichte noch gar nicht betrachtet, Collins. Heute drohte alles aufzufliegen. Da hat Cox Goodman erledigt, um seine eigene Haut zu retten, als Notwehr getarnt. Und wir sollen denken, Goodman sei Lauras Mörder. Damit hat er auf jeden Fall Pech. Goodman hat ein Alibi für die Mordnacht. Um 12:30 kam er ins Hotel und hat noch einen Telefonanruf bekommen. Das war ich. Ich habe ihm gesagt, dass Cox hier war. Ah. Dann hat er bis 3 Uhr mit dem Portier gepokert. Der Portier hat dabei 35 Pfund gewonnen, deswegen erinnert er sich so genau. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was Cox dazu zu sagen hat. Inspektor. Ja, wo ist Mr. Cox? Er ist auf die Toilette gegangen und hat sich eingeschlossen. Und? Wir haben geklopft und gerufen, nichts. Na, dann brechen Sie ihm die Tür auf, es ist wichtig. Ja, das haben wir getan, aber Mr. Cox ist verschwunden. Zum Glück hatte die Toilette ein Fenster und ich ein gesundes Maß an Vorahnungen. Es war bereits nach Mitternacht. Der Himmel war sternenklar und die Straßen menschenleer. Ich trabte also vor mich hin und versuchte, ein bisschen Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Ach, ganz einfach war das nicht, kann ich Ihnen sagen. Plötzlich merkte ich, dass mir jemand folgte. Ich blieb stehen, trat hinter einen Mauervorsprung und wartete. Hallo? Hallo, Paul, wo sind Sie? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das Mädchen ohne Namen. Oh, Paul, Sie wissen ja gar nicht, wie froh ich bin, dass ich Sie endlich treffe. Das heißt, jetzt haben Sie ja sogar einen Namen. Winnie Oldman, nicht wahr? Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten, Paul. Auch das ist nicht mein richtiger Name. Also fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Wie heißen Sie? Nein, bitte nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Noch nicht. Also nennen Sie mich Winnie, aber... Ach, hören Sie, ich bin's. Sie würden mich verstehen, wenn Sie wüssten, was los ist. Dann sagen Sie mir doch, was los ist. Aber wenn Sie wüssten, was los ist, würden Sie verstehen, dass ich Ihnen nicht sagen kann, was los ist. Noch ein Wort und ich gehe ins Sanatorium. Aber es ist ja alles viel schlimmer, als ein Mensch wie ich vertragen kann. Sie sind ihm weggelaufen. Wem? Christopher Malone. Ach so, dem? Ja, nein, warum? Sie kennen ihn doch, nicht wahr? Sogar sehr gut, aber... Und er hat Sie heute Nacht aus der Moskitobar herausgeholt. Ja, das heißt nein, eigentlich nicht. Ah. Er hat mir nur verboten, dort als Zigarettenmädchen zu arbeiten, wissen Sie? Na, hören Sie, hat er denn das Recht, Ihnen etwas zu verbieten? Das Recht vielleicht nicht, aber die Macht. Wie kommen Sie überhaupt auf eine solche Bieridee? Aber das ist keine Bieridee. Tausende junger Mädchen verdienen auf diese Weise ehrlich ihr Geld. Nur keine Aufregung, Winnie. Ich wollte lediglich wissen, wer Sie empfohlen hat. Niemand. Ich hatte gehört, dass die Stelle noch frei ist. Aber Malone hat ja recht, dieser Rocker ist ein ekelhafter Mensch. Würden Sie bei ihm als Zigarettenmädchen arbeiten? Er würde mich wohl kaum als Zigarettenmädchen akzeptieren. Hören Sie, Winnie. Ich habe das Gefühl, dass Sie mir mit allem, was Sie sagen, gleichzeitig etwas anderes verschweigen. So? Und ich dachte immer, ich mache einen so ehrlichen Eindruck. Deswegen wollten Sie mich gestern Vormittag sprechen? Sie hatten mir etwas über die Mordaffäre Correll zu sagen, nicht wahr? Ich aber doch nicht hier mitten auf der Straße. Ja, zu mir kann ich Sie leider nicht einladen. Meine Wohnung ist bestimmt von der königlich-britischen Polizei besetzt. Was? Die Polizei ist hinter Ihnen her? Ha, sicher. Oh, wir können ja zu Irena fahren. Zu Mrs. Rutherford? Ja, die würde uns bestimmt aufnehmen und verstecken oder Geld geben, damit wir wegreisen können oder so. Was, tatsächlich? Unbedingt. Sie ist eine fantastische Frau, wissen Sie? Oh, na, na. Ja, sie ist schick, modern, hat einflussreiche Freunde und unerhört viel Verständnis für meine Lage. Ach, sieh mal an. Ja, sie ist eigentlich meine einzige richtige Freundin. Was Sie nicht sagen. Mhm. Also mir hat sie davon nichts erzählt. Dabei habe ich mich nach Ihnen erkundigt, wie St. Nikolaus nach dem braven Kind. Und sie hat mich verleugnet? Das kann man wohl sagen. Oh, wundervoll. Ich habe ihr nämlich auf die Seele gebunden, niemandem zu verraten, dass sie mich kennt. Ach so, na ja dann. Sehen Sie, auf Irena kann man sich verlassen. Na kommen Sie, wir fahren zu ihr. Sie wird uns bestimmt helfen. Nein, es ist schon 1 Uhr. Ach was, wir kommen ihr bestimmt nicht ungelegen. Sie gibt fast jeden Abend eine Party. Mir ist jetzt nicht unbedingt nach einer Party zumute. Wir haben ein paar Dinge unter 4 Augen zu besprechen. Psst. Da kommt ein Polizist. Ach, verdammt, der hat uns schon gesehen. Guten Abend. Guten Abend, Officer. Abend. Eine schöne Nacht, wie? Oh ja, wunderschön. Ja. Hoffentlich hält sich das Wetter noch ein Weilchen. Ja, hoffentlich. Ja, aber das wollte ich Sie eigentlich gar nicht fragen, Sir. Sondern? Gehört der Wagen da drüben Ihnen? Nein. Officer, warum denn? Weil er nicht beleuchtet ist. Na ja, bei dem Mondschein. Egal, Vorschrift ist Vorschrift. Ja, also, entschuldigen Sie die Störung, Sir. Aber bitte, keine Ursache, Officer. Eine recht gute Nacht. Das wünsche ich Ihnen auch. Das ist nochmal gut gegangen. Ja, aber hier können wir auf keinen Fall stehen bleiben, Paul. Nein. Wie wäre es mit dem guten alten Hyde Park? Ja, dort hat es wenigstens Bänke und wir könnten ungestört reden. Also gut. Es war, wie gesagt, eine laue Sommernacht. Der Mond schien, die Grillen zirpten und in der Ferne sang sogar eine Nachtigall. Das mag wohl auch der Grund gewesen sein, weshalb wir sehr bald vom Thema abkamen und unser Gespräch einen gänzlich unvorhergesehenen Verlauf nahm. Ich liebe dich, Paul. Ich liebe dich. Während mir diese überraschend süßen Worte wie ein Narkotikum ins Blut drangen, wusste ich Gott sei Dank noch nicht, dass mein Freund, Inspektor Carter, gefühllos und liebeleer wie immer, bereits mit Volldampf eine spektakuläre Großfahndung nach mir eingeleitet hatte. Der Mann war unverbesserlich. Ihm konnte nicht geholfen werden. Achtung, Achtung! An alle Streifenwagen. Gesucht wird Paul Cox. Gesucht wird Paul Cox, 38 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkles Haar, braune Augen, flüchtig in den Straßen von London. Er ist verdächtig, die Zigarettenverkäuferin Laura Correll sowie den Rauschgifthändler Charles Goodman ermordet zu haben. Falls Cox gesichtet wird, ist sofort Inspektor Carter, Scotland Yard, intern 38, zu verständigen. Keine vorschnellen Aktionen. Insbesondere ist Cox nicht durch Trillerpfeifen oder Alarmsignale der Streifenwagen auf die Fahndungsaktion aufmerksam zu machen. Vorsicht, der Mann ist bewaffnet. Ende. Hallo, Fred. Hallo, Tom. Herrliche Nacht, richtig romantisch. Und unser Eins hat Dienst. War irgendetwas los? Nichts. Ein paar falsch parkierte Autos, zwei Betrunkene und natürlich Liebespärchen. Hier hast du eine Tasse Tee. Und da das Neueste vom Tage. Was denn? Eine Fahndungsmeldung. Ein gewisser Paul Cox. Hier ist ein Bild von ihm. Ach, von mir aus. Du, den habe ich gesehen. Der stand hinter einer Mauerecke mit einem Mädchen. Bist du sicher? Natürlich. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Nachher gingen die beiden in Richtung Hyde Park. Okay, Tom. Hier ist das Telefon. Scotland Yard, intern 38. Inspektor Carter. Gilbert, fällt Ihnen nichts auf? Was sollte mir auffallen, Sir? Seitdem wir aus London heraus sind, folgt uns ein Wagen. Wenn er auch nach Illingham will, muss er ja diese Strecke fahren, Sir. Es macht mich trotzdem nervös. Sie haben letzte Nacht wenig geschlafen, Sir. Ja, schon gut, Gilbert. Sagen Sie, haben Sie jemals eine Pistole bedient? Natürlich, Sir, im Krieg. Gut. Wären Sie so freundlich, mir den Mechanismus zu erklären? Aber, Sir... Wie lange arbeiten Sie schon bei mir, Gilbert? An Weihnachten werden es 8 Jahre. Haben Sie jemals erlebt, dass ich etwas Unüberlegtes getan hätte? Nein, Sir. Also, wie geht man mit so einem Ding um? Ganz einfach, Sir. Erst entsichert man die Waffe. Das ist der kleine Bügel an der linken Seite. Da muss man durchladen. Durchladen? Ja, Sir. Sie ziehen den Lauf an der Riffelung bis zum Anschlag zurück. Hm? Und damit befördern Sie die erste Patrone aus dem Magazin in den Lauf. Und da brauchen Sie nur noch abzudrücken. Ja, danke, Gilbert. So kompliziert scheint es wirklich nicht zu sein. Entsichern. Durchladen. Schießen. Und treffen, Sir. Treffen. Wir sind gleich in Illingham, Sir. Wohin darf ich Sie fahren? Zu Ihrer Villa? Nein, zum Landhaus von Mrs. Rutherford. Bitte keine neue Platte, Leslie. Das Gedudle macht mich verrückt. Was ist denn, Irene? Nervös? Schlimmer, Leslie. Ich habe Angst. Wovor denn? Das weiß ich nicht. Ich habe einfach Angst. Ach, das redest du dir ein, Irene. Ach, nun, tu bitte nicht so, als ob ich hysterisch wäre. Wir haben allen Grund, besorgt zu sein. Oder hast du etwas von Winnie gehört? Nein. Ich habe noch einmal in der Moskito-Bar angerufen. Dort meldete sich die Polizei. Rocker ist verhaftet und von Winnie keine Spur. Siehst du, sie ist in einem gefährlichen Alter. Da kann man dumm und intelligent zugleich sein. Sie ist intelligent genug, einige Zusammenhänge zu sehen. Du meinst den Briefumschlag? Ja, aber zu dumm, die Gefahr zu erkennen, in der sie schwebt. Jeden Moment kann sie mit Malone oder Cox zusammentreffen. Sie ist ja nicht zu halten. Aber du siehst Gespenster, Irene, ich bitte dich. Ach, wir dürfen nicht so untätig herumsitzen. Wir müssen etwas tun. Ja, was denn? Etwa die Polizei auch noch? Ach. Glaube mir, Irene, es geht alles, wie es soll. Wir müssen nur die Nerven behalten. Nein, lass das jetzt. Das ist alles sehr schön und für mich sehr überraschend. Ich möchte auch viel lieber. Winnie, ich muss dich etwas fragen. Du warst doch gestern in der Mannequin-Schule von Irene Rutherford, nicht? Ja, warum? Du hast dort etwas aus der Schreibtischschublade genommen. Einen Briefumschlag, den Laura Correll Mrs. Rutherford zur Aufbewahrung gegeben hatte. Was hab ich? Quatsch. Winnie, du hast mir selbst am Telefon gesagt, du hättest etwas sehr Wichtiges für mich im Zusammenhang mit Laura Correll. Ja, aber das hat doch nichts mit einem Briefumschlag zu tun. Leslie hat mich gebeten, dich anzurufen. Der Leslie Forrester, der Bekannte von Irene, du kennst ihn doch. Ja, ja, diesen Tennisfanatiker. Ich glaube, er weiß etwas über die Mordgeschichte. Ich sollte mit dir einen Treffpunkt vereinbaren, aber dann kam Irene plötzlich ins Büro und ich konnte nicht weitersprechen. Warum denn nicht? Sie soll nichts davon erfahren. Weißt du, Irene ist manchmal so kolossal ängstlich. Aha, und? Sie will nicht, dass ich in die Sache verwickelt werde. Wie jeder Erwachsene leidet sie an einem Verantwortungskomplex. Wenn Irene oder dieser Leslie irgendetwas über den Mord wissen, warum zum Teufel verheimlichen sie es dann? Na komm, wir fahren zu Irene. Sie wird zwar wütend sein, dass ich mich wieder mit ihr getroffen habe, aber komm, du musst mit ihr reden. Warum will sie denn nicht, dass du mit mir sprichst? Ja, aber das ist doch ganz klar. Sie hält dich für den Mörder von Laura Correll. Na, da wird sie sich aber freuen, wenn ich sie besuche. Komm. Da vorne hat seinen Taxistand. Aber endlich wird es spannend. Ja, hoffentlich wird es nicht zu spannend. Ach, Entschuldigung. Ja, Sir. Sind Sie frei? Um diese Zeit immer, Sir. Wohin darf ich die Herrschaften bringen? Nach Bromley, bitte. Hm? Nach Bromley, Sir. Ein Katzensprung bei diesem Mondschein. Leider kommen Sie eine Sekunde zu spät, Inspektor. Mr. Cox und die junge Dame sind eben mit einem Taxi weggefahren. Das hätten Sie verhindern müssen. Das war ja gerade mein Problem, Inspektor. Ich hatte den Auftrag, die beiden unauffällig zu beobachten. Unauffällig, Inspektor. Ja, ja, ja. Vielleicht hat einer der anderen Taxichauffeure gehört, wohin Cox fahren wollte. Ja. Hallo, Chauffeur. Sir? Ich bin Inspektor Carter von Scotland Yard. Hier haben eben ein Herr und eine junge Dame ein Taxi genommen. Ja, Sir. Ein liebes Pärchen, würde ich sagen. Welche Nummer hat der Wagen? Ja, ich glaube, das war Nummer 611. Haben Sie zufällig gehört, wohin die beiden fahren wollten? Allerdings, Sir, ich stand direkt daneben. Nach Bromley. Bromley. Na bitte. Collins, rufen Sie die Zentrale an. Straße nach Bromley überwachen. Wir warten hier auf Bescheid. Wir fuhren natürlich nicht nach Bromley. Nach meinen Angaben und im Hinblick auf ein gutes Trinkgeld fuhr unser Chauffeur einen ausgeklügelten Zickzackkurs und landete schließlich auf der entgegengesetzten Ausfallstraße. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir keineswegs die einzigen Besucher waren, die Mrs. Rutherford in dieser Nacht überraschen wollten. Halt, Gilbert, Sie brauchen nicht weiterzufahren. Den Rest des Weges gehe ich zu Fuß. Ich möchte vermeiden, dass Sie Zeuge eines Vorfalls werden, zu dem man Sie vielleicht später einmal vernehmen wird. Aber Sir, Sie haben doch vorhin gesagt, Sie hätten noch nie in Ihrem Leben etwas Unüberlegtes getan. Bitte, Sir, tun Sie es jetzt auch nicht. Ich bin gleich zurück, Gilbert. Warten Sie hier auf mich, bitte. Na, wie Sie wünschen, Sir. Mr. Malone? Entschuldigung, dass ich störe. Haben Sie vielleicht zufällig gerade einen Mord vor? Ja, Mr. Richardson, das habe ich. Und Sie werden mich nicht daran hindern. Aber ich darf Ihnen vielleicht einen kleinen Rat geben. Sie scheinen die Schwierigkeiten zu unterschätzen, auf diese Entfernung jemanden zu erschießen. Noch dazu durch eine Fensterscheibe. Lassen Sie mich in Ruhe. Schauen Sie, Sie haben noch nicht einmal den Finger am Abzug und schon eine stattliche Reihe von Fehlern hinter sich. Ich will nicht einmal von den Fußspuren reden, die Sie hinterlassen haben. Auch nicht von dem Lehm an Ihren Schuhen. Aber da wäre zum Beispiel Ihr Taschentuch aus der äußeren Brusttasche, das dort am Strauch hängen geblieben ist. Sogar mit Monogramm. Und dann war es natürlich ganz falsch, den Chauffeur überhaupt mitzunehmen. Ja, erfahrungsgemäß fallen solche Leute prompt um, wenn sie von der Polizei ins Verhör genommen werden. Ferner ist Ihnen entgangen, dass Sie hier im Licht stehen. Im Augenblick achtet man zwar noch nicht auf Sie, die beiden tanzen, aber sobald Sie die Frau niedergeschossen haben, und auf die Frau haben Sie es doch abgesehen, nicht wahr? Sobald Sie also geschossen haben, egal ob Sie treffen oder nicht, wird der Mann herausschauen und Sie sehen. Sie fliehen natürlich, aber ehe Sie bei Ihrem Wagen sind, hat er Sie eingeholt, denn er ist jünger und schneller als Sie. Und jetzt will ich Ihnen einen Rat geben, Mr. Richardson. Mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten. Was haben Sie denn gegen Mrs. Rutherford? Ist sie Ihnen im Wege? Ich warne Sie. Oder weiß sie vielleicht zu viel über Sie? Wollen Sie Ihre eigene Haut retten? Nicht meine. Oder die des jungen Mädchens, das sich in Mr. Cox verliebt hat? In Cox? Ich muss Ihnen eine Illusion rauben, Mr. Malone. Sie mögen zwar eine Menge Geld haben, aber für junge Leute ist das Geld zum Glück nicht das Einzige auf der Welt. Bleiben Sie stehen, Richardson. Nicht einen Schritt weiter. Gut, dann versuchen wir es eben mal mit 2 oder 3 Schritten. Ich meine es ernst. Ich lasse mir nicht von Ihnen alles verderben. Ich knall Sie über den Haufen. Ja, ich bitte sogar darum. Also, Sie brauchen nur die Pistole fallen zu lassen. Dann tut es nicht mehr weh. Ja. So ist gut, so. Bitte entschuldigen Sie den kleinen Jiu-Jitsu-Griff. Sie müssen natürlich das Magazin ganz in das Griffstück hineinschieben, sonst kann doch die Pistole nicht funktionieren. Sehen Sie? So, jetzt ist die Waffe schussbereit. Und ich darf Sie bitten, mich zu begleiten. Zentrale ruft Inspektor Carter. Achtung, Zentrale ruft Inspektor Carter. Ja, Carter? Na, endlich ein Lebenszeichen von euch. Was ist? Die Straßen nach Bromley sind von Streifenwagen kontrolliert worden. Das Taxi Nummer 611 wurde nicht gesichtet. Hingegen glaubt ein Streifenbeamter in Richmond, Nummer 611 gesehen zu haben. Falls der Mann sich nicht irrt, befand sich der Wagen auf dem Weg nach Illingham. Ende. Illingham. Ich habe mir doch so etwas gedacht. Also los, Collins. Zeigen Sie, dass Sie Auto fahren können. Chauffeur? Ja, Sir? Wie lange fahren wir noch bis Illingham? In etwa 10 Minuten sind wir dort, Sir. Ah, danke. Es ist ein seltsames Nest. Illingham? Wieso? Dort hat doch der ganze Zirkus angefangen. Dort war der Spielclub von Mr. Twickery. Dort wurdest du überfallen und ich in den Keller gesperrt. Dort wurde der Gärtner ermordet. Dort wohnt deine Freundin, Irene Rutherford. Dort habe auch ich gewohnt. Bei Irene? Dort ist mir doch auch der Ferrari gestohlen worden, den mir... Ja. Den mir Mr. Malone geliehen hatte. Oder hat er ihn dir geschenkt? Geschenkt? Wieso? Er ist ziemlich großzügig, sagt man. Und er lässt sich seine Liebschaften etwas kosten. Ja, aber ich hatte doch keine Liebschaft mit ihm. Naja, lassen wir das. Hat er dich eigentlich beauftragt, mich in den Spielclub zu führen? Malone? Aber nein, wieso denn? Das war doch kein Zufall, dass ich diesen Goodman in Twickerys Spielclub getroffen habe. Goodman hatte mich dort erwartet. Er wusste, dass ich kommen würde. Ja, und? Du hast mich hingeführt, Winnie. Und ich will endlich wissen, wer dich dazu beauftragt hat. Niemand, Paul, bestimmt. Na, wie bist du denn sonst auf den Gedanken gekommen? Ja, wir sind fast jeden Abend hingegangen. Wer wir? Irena, Leslie und ich. Und manchmal waren auch noch ein paar andere Leute dabei. Aber an diesem Abend hat die Irena keine Lust und da bin ich eben alleine gegangen. Du bist nicht allein gegangen, sondern mit mir. Das ist der springende Punkt. Ich hatte erfahren, dass du in Illingham bist. Paul Cox, der berühmte Spieler. Und da war ich eben neugierig. Von wem hast du das erfahren? Von Leslie, glaube ich. Ja, Leslie Forrester hat es mir gesagt. Ach, und er hat dich aufgefordert, mich in den Spielclub zu führen? Aber nein. Ich hatte so viel von dir gehört, Paul, und ich wollte dich eben kennenlernen. Ja, zweifellos eine reizvolle Idee. Es fragt sich nur, wer sie gehabt hat. Irena? Leslie? Oder du? Sie sind der Chauffeur von Mr. Malone, nicht wahr? Ja, Sir. Sie können nach Hause fahren. Mr. Malone fährt in meinem Wagen. Ich protestiere. Das ist Freiheitsberaubung. Aber. Soll ich die Polizei anrufen, Sir? Nein, fahren Sie nach Hause, Gilbert. Aber, Sir. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Sehr gut, Mr. Malone. Und Sie tun, was ich sage. Bitte steigen Sie ein. Nur unter Protest. Sie haben kein Recht. Ich habe Sie auf frischer Tat ertappt, Mr. Malone. Ich wundere mich eigentlich, dass Sie so ungeschickt mit einer Pistole umgehen. Ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Was Sie nicht sagen. Der Mord an Ihrer Freundin wurde doch auch mit einer Pistole verübt. Ja, wollen Sie damit etwa andeuten? Nein, nicht andeuten. Ich behaupte es schlicht und einfach. Sie haben kein Alibi. Sie haben Miss Correll in der Mordnacht besucht und die Mordwaffe wurde in Ihrem Ferrari gefunden. Der Wagen ist mir gestohlen worden. Ja, ich kenne die Geschichte. Einmal sagen Sie, er wurde gestohlen und dann behaupten Sie wieder, Sie haben ihn ausgeliehen. Und wie ist es dann mit dem zweiten Mord? An dem Gärtner von Mr. Twickery. Das war allerdings Handarbeit. Jetzt halten Sie mich sogar für einen Doppelmörder. Sie waren es doch auch, der die Leiche in die Kiste verpackt und Mrs. Rutherford ins Haus geschickt hat. Woher wissen Sie das? Es stimmt also. Ja, es stimmt. Ich wollte Irene einen Denkzettel geben. Aber umgebracht habe ich den Gärtner nicht. Wer sonst? Das können Sie sich doch sehr leicht ausrechnen. Der Mörder von Laura Correll natürlich. Er wollte verhindern, dass das Mädchen und Cox sich aussprachen. Schlug das Mädchen nieder und sperrte Cox in den Keller. Leider wurde er von dem Gärtner gestört, der nach dem Rechten sehen wollte. Und da blieb ihm nichts anderes übrig, als den armen Kerl umzubringen. Darf ich das als Geständnis auffassen, Mr. Malone? Sind Sie verrückt? Sie selbst sind der Mann, von dem Sie eben erzählt haben. Woher sollten Sie sonst die Zusammenhänge so genau kennen? Ich habe das getan, was eigentlich Ihre Aufgabe gewesen wäre, Mr. Richardson. Ich habe über die Dinge nachgedacht. Erwarten Sie von mir, dass ich Ihnen das glaube? Oh, von Ihnen erwarte ich gar nichts. Sie hätten auch das junge Mädchen umgebracht. Lächerlich. Wenn nicht zufällig einige Freunde von ihr aufgetaucht wären, die der Meinung waren, der Spielsalon sei noch geöffnet. Ich weiß zwar nicht, wer die Leute gewesen sind. Irena Rutherford und Leslie Forrester. Ich hätte mir denken können, dass Sie das wissen. Dann können Sie sich wohl auch denken, dass es nicht sehr schwierig ist, jemanden von hinten niederzuschlagen und sich hinterher als Retter aufzuspielen. Was meinen Sie damit? Diese Freunde, Mr. Richardson, sollte man ein wenig unter die Lupe nehmen. Wir. Irena hat natürlich wieder ihren Plattenspieler laufen. Halt! Noch nicht klingeln. Wieso, was ist denn? Winnie, ich hab's mir überlegt. Es ist besser, ich komme nicht mit hinein. Ich möchte erst einmal hören, was sie dir zu sagen haben, Irena und Leslie. Also, du willst am offenen Fenster zuhören? Ja, genau. Und wenn sie dich nach mir fragen, du hast keine Ahnung, wo ich bin. Aber was passiert, wenn sie dich hier draußen entdecken? Es wird doch bald hell. Keine Angst, ich pass schon auf mich auf. Hoffentlich. Darf ich jetzt klingeln? Ja, gut. Winnie? Ja? Sorg bitte dafür, dass Sie die Musik ausschalten, sonst kann ich kein Wort verstehen. Na gut, Paul. Los, versteck dich, sie kommt. Wer ist da bitte? Ah! Hallo, Irena, ich bin's. Ach, du bist es, Winnie. Komm herein, wir warten schon lange auf dich. Sieh da, die verlorene Tochter. Wo hast du denn gesteckt? Könnt ihr vielleicht die Musik ausschalten? Ich habe ganz ekelhafte Kopfschmerzen. Aber bitte gerne, wenn es dich stört, selbstverständlich. Und sag aber endlich, wo du gesteckt hast. Wir haben uns schreckliche Sorgen um dich gemacht. Ich war in London in der Moskito-Bar. Ausgerechnet heute. Und was hast du dort gemacht? Nichts. Weißt du, Leslie, dieser Rocker ist ein widerlicher Mensch und da bin ich eben wieder weggegangen. Nicht schwindeln, Winnie. Rocker hat uns nämlich angerufen. Er hat beobachtet, wie du zusammen mit Christoph und Malone die Bar verlassen hast. Also gut, das stimmt, er hat mich dort aufgegabelt. Worüber habt ihr gesprochen? Über nichts. Wir waren kaum auf der Straße, da bin ich ihm weggelaufen. Und er? Hinterher, aber ich war viel schneller. Man kann sich leider überhaupt nicht auf dich verlassen, Winnie. Wir hatten doch verabredet, dass du um 6 Uhr hier bist. Wir wollten nach Irland fahren. Jetzt müssen wir bis morgen früh warten. Aber ich will doch gar nicht nach Irland. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber Liebes, es geschieht doch alles nur zu deinem Besten. Ach, mir hängt diese dauernde Bevormunderei zum Hals heraus. Ich weiß selbst, was für mich gut ist. Merkst du denn gar nicht, in welcher Gefahr du hier schwebst? Hm? Mir wird ganz schlecht, wenn ich mir vorstelle, was dir heute Nacht hätte zustoßen können. Bitte, was wäre zum Beispiel geworden, wenn du plötzlich diesen Cox über den Weg gelaufen wärst? Dem kannst du nicht so einfach davonrennen. Aber ich glaube nicht, dass Mr. Cox gefährlich ist. Hast du ihn etwa getroffen? Nein. Wer kann denn das sein? Jetzt haben wir den Salat. Polizei. Um Himmels Willen. Winnie, erzähl mir schnell, was du angestellt hast. Gar nichts Ehrenwort. Vielleicht kann ich dir helfen. Du darfst nur nicht sagen, wer ich bin, sonst nehmen sie mich doch mit. Leslie, wir können die Leute nicht warten lassen. Wir machen uns verdächtig. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Oh, Inspektor Carter. Ja, das bin ich. Darf ich eintreten? Ja, ja, bitte, selbstverständlich. Wir sind noch wach, wie Sie sehen. Ah, guten Morgen, Mrs. Rutherford. Oh. Das ist eine Cousine von mir, Sheila Rutherford aus Dublin. So, aha. Ich freue mich, Miss Rutherford. Guten Morgen, Inspektor. Und was führt Sie zu mir? Wir suchen Paul Cox. Er wurde beobachtet, wie er mit einer jungen Dame ein Taxi genommen und dann Richtung Illingham gefahren ist. Und da dachte ich, er wollte vielleicht Sie besuchen. Es tut mir leid, Inspektor, er ist nicht hier. Ich wüsste auch gar nicht, was Mr. Cox hier sollte. Aber wenn Sie wollen, können Sie gern das Haus durchsuchen. Das ist nicht nötig. Entschuldigen Sie bitte die späte, oder besser gesagt, frühe Störung. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht. Leslie? Ja? Sei bitte so nett und bring Inspektor Carter hinaus. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Inspektor Carter durchsuchte weder das Haus noch den Garten. Er ging schlicht zu seinem Wagen zurück, setzte sich hinein und fuhr davon. Und ich konnte ungestört auf meinem Horchposten verbleiben. Irena sprach jetzt sehr leise und ich hatte Mühe, etwas zu verstehen. Und das war mein Pech, denn ich musste mir das eine Ohr zuhalten. Und nur so konnte geschehen, was geschah. Stehen Sie auf, Cox! Hände hoch! Oh, welch unangenehme Überraschung. Ich habe mir doch gedacht, dass Sie hier irgendwo herumkriechen. Verdammt, der kluge Leslie Forrester. Ja, der Inspektor hat nicht vergebens erwähnt, dass Sie mit einer jungen Dame nach Illingham gefahren sind. Die junge Dame ist angekommen. Da konnten Sie ja nicht weit sein. Also los, mein Freund, abmarsch ins Haus, sonst erkälten Sie sich noch. Nur keine falsche Fürsorge. Ach, los, los, los, ab. Ja, da haben wir unseren Helden, Irena, den Horcher an der Wand. Sei vorsichtig, Leslie. Gib mir deine Pistole und such ihn nach Waffen. Schon geschehen. Hier ist sein Kinderspielzeug. Vorsicht, es ist geladen. Danke, ich werde es mir merken. Wie kannst du nur so lügen, Winnie? Winnie und Mr. Cox. Was für ein Team. Was ist denn los mit euch? Was wollt ihr überhaupt? Merkst du nichts, Winnie? Wir sind in der Höhle des Löwen. Ich finde das nicht nett von dir, Winnie. Schließlich habe ich dir meine Hilfe angeboten. Und du fällst mir in den Rücken? Ich weiß nicht einmal, wovon du sprichst, Leslie. Von der Foto, die du aus Irenas Schreibtisch genommen hast. Sie war in einem Briefumschlag und stammte von Laura Correll. Also los, heraus damit. Oder hast du sie Cox gegeben? Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Aber ich weiß es. Er spricht von der Foto, die Laura Correll ihrer Zimmervermieterin zur Aufbewahrung gegeben hatte. und der sie 4 Tage nach Lauras Ermordung gestohlen wurde. Und da sie dann im Schreibtisch von Mrs. Rutherford auftauchte, lässt sich leicht ausrechnen, wer sie gestohlen hat. Sie, Mrs. Rutherford. Unsinn. Sie hatten einige Mühe damit. Sie mussten an allen möglichen Orten suchen. Und um die Polizei irre zu führen, haben sie sogar einen Einbruch in ihre eigenen Wohnung inszeniert. Können Sie mir auch verraten, warum ich die Foto hätte stehlen sollen? Ja, weil sie belastet. Oder zumindest ihren Freund Leslie hier. Ach. Es sind nämlich 2 Männer darauf. Der eine ist unser gemeinsamer Freund Goodman. Er hat Laura Corell mit Rauschgift versorgt. Der andere aber scheint der wesentlich wichtigere Mann zu sein. Und dieser andere sind Sie, Leslie Forrester, stimmt's? Reden Sie nicht so viel, Cox. Geben Sie mir das Bild. Sie waren also quasi der Vorgesetzte von Goodman. Vielleicht sogar der Chef des ganzen Rauschgiftringes? Quatsch. Aber zumindest der Verbindungsmann zum großen Boss. Und den dürften wir ja hiermit auch gefunden haben. Die tüchtige Mrs. Rutherford. Zum letzten Mal, Cox. Geben Sie das Bild heraus. Du bist ein Narr, Leslie. Cox hat das Bild gar nicht. Er blufft, er hat es nie gesehen. Aber Winnie... hat es auch nicht aus dem Schreibtisch genommen. Das war ich. Du? Aber warum? Ich wollte dir ein bisschen Angst einjagen, mein Lieber. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn mich einer meiner Mitarbeiter verpfeift. Oder glaubst du, ich hätte nicht gehört, was du mit Winnie getuschelt hast? Was sollen wir denn getuschelt haben? Vielleicht sagt uns das Winnie. Gestern war das in der Mannequin-Schule, falls du dich nicht mehr erinnern solltest. Du kannst es ruhig erzählen, Winnie. Das klärt die Luft. Ja, also, Leslie wollte mit Paul sprechen. Unter 4 Augen. Eben. Einen treuen Gefährten habe ich mir da ausgesucht. Aber leider dumm. Du hättest wissen müssen, Leslie, dass du mich nicht verraten kannst, ohne selbst daran zu glauben. Moment. Wer hat hier wen verraten, Irene? Wer hat wen verkauft? Ich hatte keine Ahnung, was du mit Laura vorhattest, aber du hast dich nicht gescheut, mich in die Sache hineinzuzerren. Ich durfte dich in die Stadt fahren, ja, aber du hast mir kein Wort gesagt. Auch hinterher nicht, als du zurückkamst. Nein, ich habe dir nur die Pistole ins Handschuhfach gelegt. Und wenn du, Trottel, nicht den Unfall gehabt hättest, wäre alles glatt gegangen. Alles. Also du hast mir den Ferrari gestohlen, Leslie? Geliehen, Winnie, geliehen. Mein Wagen war beim Service. Ganz ausgezeichnet, Mr. Forrester. Nun wissen wir hinreichend Bescheid. Aber jetzt wird es, glaube ich, langsam Zeit, dass wir das alles der Polizei erzählen. Wenn Sie mir also meine Pistole zurückgeben wollten? Zurück, Leslie, bleib dort stehen. Mr. Cox, Sie haben Ihre Rechnung ohne mich gemacht. Was Sie sagen? Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie mit der Polizei erst wieder in näheren Kontakt kommen werden, wenn man Ihre Leiche findet. Irena, mach keine Blödsinn! Winnie, duck dich! Sie irren sich, Mrs. Rutherford. Wir sind schon da. Werfen Sie die Pistole weg. Inspektor Carter. Nanu, einmal zur richtigen Zeit. Also das grenzt an ein Wunder, Inspektor. Und spart meine Begräbniskosten. Entschuldigen Sie, dass wir so unangemeldet hereinplatzen. Collins. Inspektor. Nehmen Sie die Waffen an sich. Jawohl, Inspektor. Nun, Mr. Forrester. Sie haben sich also den Ferrari ausgeliehen und Mrs. Rutherford in die Stadt gebracht. Weiter. Ja, ich habe in einer Seitenstraße gewartet. Und Mrs. Rutherford ist zu Fuß zu ihrem Haus gegangen. Dort hat sie sich mit Miss Corell unterhalten, bis Mr. Cox erschien. Während er im Vorraum wartete, hat sie Laura Corell erschossen und ist durch die Hintertüre geflohen. Etwa eine Viertelstunde später kam sie zurück, setzte sich zu mir in den Wagen und sagte, sie wolle in der Stadt bleiben. Dabei hat sie die Mordwaffe ins Handschuhfach gelegt. Dann ging sie frohen Mutes zurück und half der Polizei bei der Aufklärung. Bravo, Inspektor, mein Kompliment. Woher auf einmal diese erstaunliche Kenntnis der Sachlage? Hinterher ist alles einfach. Als unsere Beamten die Wohnung betraten, waren die Fenster und die Hintertüre verschlossen, und zwar von innen. Das deutete darauf hin, dass der Täter nicht geflohen war. Also musste der Verdacht auf Sie fallen, Mr. Cox. Zumal man Ihnen eine der Mordwaffe zum Verwechseln ähnliche Pistole zugespielt hatte. Die effektive Lösung des Rätsels fiel mir allerdings erst etwas später ein. Dass nämlich der Täter nach dem Mord, aber vor Eintreffen der Polizei das Haus noch einmal betreten hatte und die Gelegenheit benutzte, die Hintertüre nachträglich abzuschließen. Nun, Mrs. Rutherford, so war es doch, nicht wahr? Ich weigere mich, hier irgendwelche Aussagen zu machen. Das brauchen Sie auch nicht. Darauf wollte ich Sie von Amts wegen gerade hinweisen. Sollten Sie sich dennoch dazu entschließen, müssen Sie damit rechnen, dass diese Aussage in einem späteren Verfahren gegen Sie verwendet wird, denn Sie sind verhaftet. Mr. Forrester, Sie sind gleichfalls verhaftet, dass Sie verdächtig sind, den Gärtner Joseph Mills ermordet zu haben. Collins, die Handschellen. Und so endete der Mordfall Corell. Mit einem Dialog unter Mördern, einer Doppelverhaftung und einem Betriebsausflug nach Scotland Yard. Im Büro von Inspektor Carter aber wartete jemand mit gemischten Gefühlen auf den Einzug der Gladiatoren. Inspektor, Mr. Malone, hier habe ich einen Bericht von Mr. Richardson. Danach hat er Sie heute Nacht auf dem Grundstück von Mrs. Irena Rutherford ertappt, als Sie mit einer Schusswaffe hantierten und offensichtlich Anstalten machten, die Waffe in Gebrauch zu nehmen. Warum reden Sie um den heißen Brei herum, Inspektor? Sagen Sie einfach, ich hätte Irena erschießen wollen. Dann treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Ja, ich weiß nicht recht, Mr. Malone. Vielleicht sollten Sie sich die Sache in aller Ruhe ein bisschen überlegen und dann sagen, was Sie zu sagen haben. Es gibt nichts zu überlegen, Inspektor. Ich bedauere einzig, dass es mir nicht gelungen ist. Sie kennen Irena nicht. Och, ich glaube doch. Sie ist ein Vampir. Ich kenne sie schon sehr lange. Sie versteht es, Menschen an sich zu binden und sie dann ins Verderben zu stürzen. So hat sie es mit Laura Corell gemacht, mit Goodman, mit Leslie Forrester und jetzt auch noch mit einem Menschen, der mir sehr nahe steht. Einem Verwandten? Mit meiner Tochter. Ah. Sie will mit ihr ins Ausland fahren. Natürlich habe ich manches falsch gemacht. Vielleicht hätte ich gleich mit der Sprache herausrücken sollen. Worüber? Ja, über den Mord an Laura Corell natürlich. Es war geradezu absurd, Paul Cox zu verdächtigen. No, also. Ihr gehört ja nicht zu Irena Rutherfords Kreis. Und dass sie für den Mord verantwortlich war, wusste ich vom ersten Augenblick an. Ach. Ja, natürlich kannte ich die genauen Zusammenhänge nicht. Aber ich wusste, dass Irena hinter dem Rauschgifthandel steckte. Ja, in ihrer Moskito-Bar wurde aber ebenfalls mit Rauschgift gehandelt. Ja, das habe ich erst gemerkt, als es zu spät war. Und da versuchte es Irena mit einem gemeinen, hinterhältigen Trick. Sie machte sich an meine Tochter heran, nahm sie in ihre Mannequin-Schule, lud sie in ihr Landhaus ein und setzte ihr Flausen in den Kopf. Das Kind war nicht zu belehren. Und wann immer ich bei Irena intervenieren wollte, sagte sie freundlich, sei froh, dass deine Tochter noch nicht rauschgiftsüchtig ist. Noch nicht. Und damit hatte sie mich in der Hand. Wissen Sie, wo Ihre Tochter jetzt ist? Ja, eben nicht, Inspektor. Ich mache mir die größten Sorgen. Ich habe sie zwar gestern Abend noch gesehen, auch mein Anwalt hat sie gesehen, aber sie ist weggelaufen, verschwunden. Ach, kommen Sie doch bitte einmal ins Nebenzimmer, Mr. Malone. Ich möchte Sie gerne mit einer jungen Dame bekannt machen. Winnie. Ja, Papa. Winnie Ullman. Ich hätte es mir denken können. Ich konnte es dir doch nicht sagen, Paul. Zuerst hatte ich mir in den Kopf gesetzt, selbstständig zu werden. Und du hättest mich doch sofort zurückgebracht. Die Erwachsenen haltet ja immer zusammen. Grund genug, dass du auch endlich erwachsen wirst, Winnie. Ja, und dann bin ich auf einmal in diese Geschichte hineingeraten, Papa, ohne dass ich etwas dafür konnte, bestimmt. Ja, und ja. Da konnte ich doch nicht mehr zugeben, dass ich deine Tochter bin. Nicht die Zeitung, der Skandal und so. Und ich, Vollidiot, habe sie doch tatsächlich für den Liebhaber ihrer Tochter gehalten, Mr. Malone. Ja, ganz abgesehen von den anderen Freundlichkeiten, die sie mir an den Kopf geworfen haben. Mr. Richardson. Na bravo. Endlich hat sich der gute alte Richie auch mal geirrt. Das muss gefeiert werden. Ja, Moment, Mr. Cox. Sie haben noch 2000 Pfund zu gut. Darf ich Ihnen einen Scheck geben? Mit dem größten Vergnügen. Aber wofür, wenn ich fragen darf? Ich habe Sie doch durch meinen Anwalt Sir Arthur Helmer bitten lassen, von sich aus nach dem Mörder von Laura Corell zu verhandeln. Ach, Sie sind mein geheimnisvoller Gönner? Ja, wenn Sie es so nennen wollen. Sie haben die Kaution für mich hinterlegt? Ja, die Sie jetzt als Belohnung erhalten, wie verabredet. Na, auch das hätte ich ja natürlich längst merken müssen. Ich scheine ja meinem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht zu haben. In diesem Sinne kann ich mich nur noch so rasch als möglich von Ihnen allen verabschieden, als Ihr sehr ergebener Paul Cox.